Jetzt dein DJ-Set on air. Sputnik Heimspiel. Heute mit Marcel. We'll be right back. Wake up, wake up. Wake up, wake up. Wake up, wake up. Wake up, wake up. DJ-Set bei Sputnik? Klar doch. Sputnik Heimspiel. Jetzt mit Marcel. Wake up! Sputnik Heimspiel. Dein DJ-Set on air. Sputnik Heimspiel. Jetzt mit Marcel. To me, you make me lose my mind. I'll wait for you. Well, I had a lot of work to do. I'm ready. All right, pal, I'll get my horn and get my dog all here. Thank you, buddy. Für tausende Party-Peeps auflegen? Sputnik Heimspiel. Schick dein Set an 21-4x-die-0@mdr.de. Thank you. station, change channel. Thank you. DJ-Set on Air. Sputnik Heimspiel. Jetzt mit Marcel.